Abschnitt 30 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland Band 2 von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Anhang. Das wissenschaftliche Ergebnis der Expedition. Erstens, die geologische Geschichte Grönlands. Wer Grönland jetzt in seinem öden Zustand mit seinen mächtigen Gletschern erblickt, wird sich schwerlich eine Vorstellung davon machen können, dass es Zeiten gegeben hat, in denen von Schnee und Eis keine Spur vorhanden war. Die Felsen geben uns indessen an verschiedenen Stellen einen nicht zu verkennenden Beweis, dass ihr Boden einstmals mit üppigen Wäldern, mit Palmen und anderen tropischen Pflanzen bedeckt war, wie man sie jetzt an den Ufern Ägyptens findet. Das Land besteht zum größten Teil aus Bergarten, welche der ältesten Bildung der Erde, dem Grundgebirge, angehören. Dasselbe besteht aus Gneis, Glimmerschiefer, Hornblende und anderem, außerdem aus Graniten, Syeniten und anderen nicht in Schichten geteilten Bergarten. Da diese einen ganz überwiegenden Teil des Landes bilden, das nicht mit Eis bedeckt ist, so ist es anzunehmen, dass dasselbe der Fall mit dem eisbedeckten Lande ist. Diese Felsen sind bekanntlich zu alt, um irgendwelche Aufklärung über das Klima und das Pflanzenleben früherer Zeit zu geben. Indessen kommen an einzelnen Stellen weit jüngere Bergarten vor, die zu den Kreide- und Tertiärformationen gehören, welche ihrer prachtvollen Pflanzenversteinerungen wegen berühmt sind. Da dies von bedeutenden Veränderungen in dem Klima Grönlands wie dem der Erde zeugt, so will ich die Schichten hier in aller Kürze besprechen. Die größte Ausdehnung in dem bekannten Teil Grönlands haben die an der Westküste zwischen dem 69. Grad 15 Minuten nördlicher Breite und 72. Grad 15 Minuten nördlicher Breite gelegenen Sandstein- und Schieferschichten, zwischen denen sich hier und da Kohlenschichten befinden. Besonders auf der Disco-Insel, wie auf den Halbinseln Nuksuak und Swartenhoek, bilden sie einen großen Teil des festen Landes. Diese Bergarten sind verhältnismäßig lose, und infolge ihrer geringen Widerstandsfähigkeit würden sie dem Scheuern des Eises wohl nicht widerstanden haben, wenn nicht mächtige vulkanische Basaltdecken sich über sie gelegt und sie vor der allgemeinen Zerstörung geschützt hätten. An den Küsten des Vaigats zum Beispiel kann man die unterste Schicht sehen, die dieser jüngeren Formation angehört und die einen Höhendurchschnitt von 600 bis 900 Meter hat. Darüber liegt dann der Basalt, so dass sich das Land hier bis zu einer Höhe von 1700 bis 1800 Metern erhebt. In den unter dem Basalt liegenden Schiefer- und Sandsteinen, die außer Kohlenschichten auch Ton- und Toneisen-Steinschichten enthalten, findet man die fossilen Pflanzen, und zwar in einer solchen Mannigfaltigkeit so wohl erhalten und an vielen Stellen, dass Nordgrönland wohl der beste Fundort für fossile Pflanzen aus der Kreidezeit und der tertiären Zeit genannt werden kann. Die Kohlen in Nordgrönland sind schon aus alten Zeiten bekannt gewesen. Der bekannte deutsche Geolog Giesecke, der, wie bereits früher erwähnt wurde, Grönland von 1806 bis 1813 bereiste, wies nach, dass sich in den kohlenhaltigen Schichten fossile Pflanzen befänden. Spätere Beobachter wie Rink, Olrik, Weimper, Braun und Pfaff haben Versteinerungen aus diesen Schichten gesammelt, namentlich aber haben Nordenskjöld und K.J.V. Dehnstrup zahlreiche fossile Pflanzen mitgebracht und diese sind von dem jetzt verstorbenen Professor O. Heer untersucht worden. Heer teilt die Schichten in Kome-Schichten aus unterer Kreide mit 88 Arten von Pflanzenversteinerungen, Athene-Schichten aus oberer Kreide mit 177 Arten, Pateau-Schichten aus der obersten Kreideperiode mit 118 Arten. Hierzu kommen noch die tertiären Schichten mit 282 Pflanzenarten. Von den in den Kome-Schichten auftretenden 88 Pflanzenarten gehören 43 zu den Farnen, 10 zu den Cycadeen, 21 zu den Koniferen, Klammer Nadelhölzern, 5 zu den Monokotylidonen, Klammern Pflanzen mit einem Keimblatt, und nur eine zu den Dicotylidonen, Klammern Pflanzen mit zwei Keimblättern. Die Farnen, die überwiegend sind, gehören zum Teil Arten an, die mit den in der gemäßigten Zone vorkommenden Farnen nahe verwandt sind. Die Koniferen mit den wichtigsten Familien Sequoia und Pinus scheinen stellenweise ganze Wälder gebildet zu haben. Von Laubhölzern findet sich nur die Pappel vor. Durch Vergleichung dieser Flora mit den jetzigen der Erde ist Heer zu dem Resultat gekommen, dass die mittlere Temperatur Nordgrönlands zu jener Zeit, als sich die Komeschichten ablagerten, zwischen plus 21 und plus 22 Grad gewesen sein muss. Er zieht diesen Schluss hauptsächlich aus dem Vorhandensein der Cycadeen und mehrerer Farnenarten. Auch die Nadelbäume zeugen von einem subtropischen Klima oder doch von einem Klima, wie es in dem wärmeren Teil der gemäßigten Zone herrscht. Gehen wir höher hinauf durch die Schneeschichtenreihe bis zu den Athene-Schichten mit ihren 177 Arten, so finden wir, dass die Flora hier eine bedeutende Veränderung durchgemacht hat. Von den 96 Arten, die von dem Fundort am unteren Aternikat-Luk stammen, gehören nicht weniger als 57 zu den Dicotyledonen. Die Laubhölzer treten jetzt in Unmengen auf. Der Feigenbaum, der Lorbeerbaum und andere erstreckten zu jener Zeit ihre Zweige über den grönländischen Erdboden. Die Farnen sind mehr in den Hintergrund gedrängt und treten mit nur 14 Arten bei Aternikat-Luk auf. Die Nadelhölzer mit 14 und die Cycadeen mit 4 Arten. Noch lässt sich keine merkliche Abnahme der Temperatur mit Sicherheit nachweisen. Wenn wir zu den Pathoot-Schichten hinaufgelangen, so sind die Cycadeen verschwunden. Die Nadelhölzer treten mit 18 Arten auf und die Dicotyledonen mit 69 Arten, sodass diese mehr als die Hälfte der Pflanzen ausmachen. Die Eichen in 7 Abarten und die Platane kommen jetzt am häufigsten vor. Dann die Birke, der Erlen, Ahorn, der Feigen, Walnuss und Lorbeerbaum. Man findet hier Pflanzenarten, die nämlich der temperierten Zone angehörten, daneben aber auch tropische und subtropische Formen, sodass die Flora in diesen Schichten auf eine Temperatur schließen lässt, die sich derjenige nähert, welche während der Bildung der Kome- und der Athane-Schichten herrscht, wenngleich sie auch ein wenig abgenommen hat. Für tertiäre Pflanzen kennt man in Nordgrönland 20 Fundorte mit 282 Arten, von denen 31 zu den Kryptogamen und 251 zu den Blumenpflanzen gehören. Unter den letzteren befinden sich nachher von Nadelhölzern, Sumpfzypressen, Mammutbäume, breitblättrige, Ginkgo, Fichten und Tannenarten. Und noch zahlreicher sind die Laubhölzer. Es gab damals nicht allein Pappeln, Birken, Erlen, Ulmen, Platanen, Eschen, Ahornbäume, Buchen und Kastanien, sondern auch einen wunderbaren Reichtum an Eichen- und Walnussbäumen. Dazu kamen 4 verschiedene Lorbeerarten, 3 Ebenholzbäume, 6 Magnolien, 1 Seifenbaum und 2 Fächerpalmen, in Klammern Fragezeichen. Dass es zu jenen Zeiten in den Urwäldern auch nicht an Schlingpflanzen gefehlt hat, beweisen 2 Arten von Weinranken und 1 Smilax. Vergleicht man diesen üppigen Reichtum mit der jetzigen kümmerlichen Flora Grönlands, die keinen einzigen Baum aufzuweisen hat, da ist der Unterschied wirklich auffallend. Es ist eine Flora, die völlig von der jetzigen arktischen abweicht. Und wir müssen 20 bis 25 Breitengrade südlicher gehen, um in Europa, Nordamerika und Asien eine ähnliche Pflanzenwelt anzutreffen. Heer hat hieraus geschlossen, dass die durchschnittliche Jahrestemperatur in der Tertiärzeit ungefähr auf dem 70. Grad in Nordgrönland nicht niedriger als plus 12 Grad gewesen sein kann. Professor Nathorst, die größte Autorität der Jetztzeit auf dem Gebiete der tertiären Pflanzen, meint indessen, dass diese Temperatur ein wenig zu hoch gegriffen ist, denn die Blätter, die Heer für Palmenblätter gehalten, sind ganz sicher keine solche. Hierzu kommt noch, sagt er, dass Grönlands tertiäre Flora nicht, wie Heer meint, einem einzigen Horizont angehört, sondern mehreren, und man tut am besten, wenn man die grönländische Tertiärflora, die vor der Bildung der Basaltschicht vorhanden war, von derjenigen trennt, die sich unter derselben befand. Beide Perioden haben freilich verschiedene Arten gemeinsam, aber der basaltischen Flora fehlen bereits alle die Arten, welche Heer als Beweis für ein wärmeres Klima anführt. Aber wenn auch die basaltische Flora in Grönland von einer etwas niedrigeren Temperatur zeugt als die vorbasaltische, so ist das Klima doch auch zu der Zeit ziemlich warm gewesen. So reiften doch auch zum Beispiel noch Walnüsse auf dem 70. Grad 25 Minuten nördlicher Breite. Tertiäre Pflanzen wie die hier bereits erwähnten sind zum Beispiel noch auf Grinnelland unter dem 82. Grad nördlicher Breite zu finden und sind auch an der grönländischen Ostküste auf dem 70. Grad nördlicher Breite, wie auf der Sabineinsel auf dem 73. bis 1/3 Grad nördlicher Breite nachzuweisen. Nach dieser Ausdehnung kann man ziemlich sicher darauf schließen, dass weite Strecken des jetzt unter Eis begrabenen Landes noch in der tertiären Zeit, also in der letzten geologischen Periode vor der jetzigen, mit einer reichen Flora bewachsen waren, die ein Klima mit einer Temperatur, wie die vorhin erwähnte, von 12 Grad erfordert. Die jährliche Durchschnittstemperatur an dem Teil der nordgrönländischen Westküste, wo die fossilen Pflanzen gefunden werden, muss jetzt auf ungefähr minus 9 Grad angeschlagen werden. Und hiernach wäre also die Temperatur Nordgrönlands seit der tertiären Zeit um 21 Grad gefallen. Das Land hat sich in jener Periode eines Klimas erfreut, das dem jetzt in Neapel herrschenden gleicht, und noch früher, in der Kreidezeit, war die Temperatur subtropisch, wie jetzt etwa in Ägypten. Es ist übrigens eine bekannte Sache, dass nicht Grönland allein in der tertiären Zeit in klimatischer Beziehung so begünstigt war. Sowohl Spitzbergen als Island haben ähnliche Fundstätten für tertiäre Pflanzen aufzuweisen, und diese sind zum Teil ganz analog mit denen Grönlands. Interessant ist allerdings, dass die tertiäre Flora aus den verschiedensten Orten nicht auf das völlig gleiche Klima schließen lässt. So kann zum Beispiel angeführt werden, dass Heer zu dem Resultat gelangt ist, dass Spitzbergen auf dem 78. Grad nördlicher Breite eine Temperatur von plus 9 Grad hatte, zu einer Zeit, wo die Durchschnittstemperatur an der Westküste Nordgrönlands, in Klammern ungefähr beim 70. Grad nördlicher Breite, plus 12 Grad betrug. Und Grinnelland auf dem 81. Grad 44 Minuten, wo zu jenen Zeiten auch Sumpfzypressen wuchsen, sollte damals eine Temperatur von plus 8 Grad gehabt haben. Einen krassen Gegensatz zu der Üppigkeit jener Zeit bildet Grönlands Gegenwart mit seiner mächtigen Eisdecke, seinem schmalen Landstreifen an den Küsten entlang und seiner kümmerlichen Flora. Man kennt aus Nordgrönland 260 jetzt vorkommende, dagegen aber 600 fossile Pflanzen. Und die uns erhaltenen sind doch wohl nur ein kleiner Bruchteil der damaligen Flora. Nicht eine einzige Art hat sich nachher von der tertiären Zeit bis jetzt erhalten. Und auch die meisten Gattungen sind anders. Es scheint also, als wenn kein direkter Zusammenhang zwischen der damaligen grönländischen Flora und der jetzigen existiert, dass ein Zeitraum zwischen der Ausrottung der ursprünglichen und der Neueingewanderten liegen muss. Wie dies vor sich gegangen ist, werden wir bald sehen. Ebenso sicher, wie wir uns darüber sind, dass es einstmals wärmer in Grönland gewesen ist als jetzt, ebenso bestimmt können wir auch behaupten, dass es seit jener Zeit ein oder mehrere Perioden gegeben hat, in denen das Klima kälter gewesen ist als das jetzige. Wenn wir nämlich die Form der Felsen, die Seiten der Fjorde und den Bau der losen Erdschichten in dem äußeren Küstenlande studieren, so werden wir bald einsehen, dass auch dies alles einstmals mit Eis bedeckt gewesen ist, das sich vorwärts bewegte, die Felsen abrundete und seine Spuren selbst ganz weit hinaus an den am Meeresrande belegenen Inseln hinterließ. In jener Zeit ragte auf weiten Strecken auch nicht ein einziger Stein über die Schnee- und Eisdecke empor, und selbst die höchsten Berggipfel waren sicher nur an einzelnen Stellen sichtbar. Dass die üppige Flora jener warmen Zeit vor dem vorwärts rückenden Eise fliehen und einer arktischen Flora das Feld räumen musste, liegt auf der Hand. Und die letzten Überreste mussten bereits ganz untergegangen sein, ehe das Eis seine größte Ausdehnung erreichte. Dann aber ist eine Periode eingetreten, in der die Gletscher anfingen, zurückzuweichen und das äußere Küstenland frei blieb, auf das dann eine neue Flora aus den südlicheren Ländern einwanderte. Möglicherweise haben sich auch auf den Nunataks einzelne von den Pflanzen von früher her erhalten können, die sich dann, sobald mehr Land eisfrei wurde, ausbreiteten. So kann man sich die Entstehung der jetzigen Ordnung der Dinge denken. Es gibt indessen, wie bereits früher erwähnt, auch an anderen Stellen der Erde große Landstrecken, die einst mit einem ähnlichen Inlandseise bedeckt waren. Als der wesentliche dieser Striche kann das ganze nördliche Amerika bis zu dem 40. Grad und zum Teil noch weiter südlich gelten. Ebenso das nördliche Europa, wo das Inlandseis Skandinavien vollständig bedeckte und sich von dort über einen großen Teil von Russland, über das ganze nördliche Deutschland bis ungefähr zum 50. Grad nördlicher Breite sowie über England mit Ausnahme des südlichen Teils verbreitete. Ferner waren gleichzeitig große Teile der Alpen und der ringsumherliegenden Flachländer mit Eis bedeckt. Von anderen Ländern, die ihr Inlandseis gehabt haben, mögen noch die Färöer, Island, Patagonien und Neuseeland erwähnt werden. Es kann wunderbar erscheinen, dass die verschiedenen Länderstriche eine so große Temperaturveränderung durchgemacht haben. Noch wunderbarer ist es, dass man in verschiedenen der hier genannten Ländern zwei verschiedene Eisperioden mit einem dazwischenliegenden wärmeren Zeitraum hat nachweisen können, in welchem zum Beispiel Löwen, Nashörner und Flusspferde die Wälder Südenglands durchstreift haben sollen. Es gibt sogar Geologen, welche fest überzeugt sind, dass sie noch die Spuren weit früherer Eisperioden auf der Erde nachweisen können. Und einzelne dieser Spuren scheinen ganz untrüglich zu sein. So verdienen diejenigen der Erwähnung, die auf eine Eiszeit während der Kohlenperiode hindeuten. Fußnote: Während diese Abhandlung im Druck war, hat der norwegische Geologe H. Treusch in einem Vortrag in Christiana die von ihm gemachte Entdeckung mitgeteilt, dass sich in Finnmarken glaziale Scheuerstreifen von paläozoischen Schichten befinden. Ob es Perm oder Silur ist, weiß man nicht genau. Ende der Fußnote. Ende von Abschnitt 30, gelesen von Jessi im Februar 2025.